Kapitel 8. Vergleich der beiden Bünde. Es gibt viele wunderbare, direkte Vergleiche zwischen dem alten und dem neuen Bund. Ich möchte dir aus drei Gründen einige davon zeigen. Erstens, damit du jede alttestamentliche Mentalität zurückweisen kannst. Zweitens, damit du jeden Aspekt des neuen Bundes zur Gänze umarmen kannst. Und drittens, damit du ganz klar verstehst, dass der neue Bund nicht eine bessere Fortsetzung des alten Bundes ist, wie viele lehren, sondern eine radikal andere und völlig neue Art, in der Gott mit uns in Beziehung tritt. Der radikale Unterschied. Der Unterschied zwischen dem alten und neuen Bund ist nicht wie ein Upgrade, sondern eine radikale Verwandlung. Die Dinge haben sich im neuen Bund so radikal verändert, dass Leute, die mit Gott auf Grundlage des alten Bundes in Beziehung waren, es gewöhnlich sehr schwer finden, den neuen Bund ganz anzunehmen. Worauf verlässt du dich? Ich hatte das schon erwähnt, aber ich möchte noch einmal sicher gehen, dass du diese wichtige Wahrheit wirklich verstehst, weil sie der grundlegendste Unterschied zwischen den beiden Bünden ist. Wovon hingen diese beiden Bünde ab? Der alte Bund hing vom Menschen ab, der das Gesetz zu halten hatte, während der neue Bund alleine vom Glauben an das vollbrachte Werk Christi abhängt. Das ist so ein radikaler Unterschied, weil es auch bedeutet, dass Christus das Gesetz für uns gehalten hat, damit wir vom Fluch des Gesetzes erlöst werden konnten. Sieh dir diese beiden Schriftstellen an. Werdet ihr nun meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen und meinen Bund bewahren, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde ist mein. 2. Mose 19, 5. Umso viel mehr ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Hebräer 7, 22. Unter dem alten Bund hattest du dem Gesetz zu gehorchen, um Gottes besonderes Eigentum zu sein. Unter dem neuen Bund, wo alles vom Glauben daran abhängt, dass Christus diesen Bund für uns besiegelt hat, sind wir dieses besondere Eigentum einfach deshalb, weil wir in Christus sind. Erinnere dich daran, Bund ist, wie Gott sich mit uns verbindet. Egal, was wir tun, Christus hat den Bund für uns besiegelt. Deshalb verbindet sich Gott mit uns alleine aufgrund des vollbrachten Werkes seines Sohnes, was uns nun zum besonderen Schatz des Vaters macht, unabhängig davon, was wir tun. Wie kommt es, dass wir nicht allein aufgrund dieser Wahrheit den ganzen Tag vor Freude auf und abspringen? Der Schöpfer des Universums, der allmächtig ist, und doch erfüllt mit diesen sieben wundervollen Eigenschaften, die wir gerade gesehen haben, hat sich entschieden, dass von nun an du und ich sein Schatz sind. Das ist die einzige Art, wie er jemals zu uns stehen wird, und er erwartet niemals von uns, in irgendeiner anderen Weise ihm gegenüber zu stehen. Während ich dies schreibe, sitze ich in einem Flugzeug von Johannesburg, Südafrika, nach Lusaka, Sambia. Ich bin wirklich müde davon, fast 24 Stunden ununterbrochen unterwegs zu sein. Ich erlebe aber zwei wunderbare Dinge. Zunächst einmal kann ich kaum an mich halten vor Freude, die in meinem Herzen explodiert, während ich über diese unfassbaren Wahrheiten des neuen Bundes schreibe. Auf diesem Flug haben wir einen ganz offensichtlich homosexuellen Flugbegleiter. Natürlich gesprochen, ist Homosexualität etwas, das mich total abstößt. Während ich jedoch über die wunderbaren Aspekte des neuen Bundes schreibe, erfahre ich eine weitere wunderbare Sache: mein Herz füllt sich mit Liebe und Erbarmen Gottes für diesen Mann. Ich fange an zu beten, dass Gottes überwältigende Liebe ihn erreicht. Wenn sein Herz erst von dieser Liebe erobert ist, wird er so erfüllt sein, dass er keine andere pervertierte menschliche Liebe mehr nötig hat. Äußerlichkeiten gegen Innerlichkeiten. Der alte Bund konzentrierte sich auf äußere Dinge, während der neue Bund sich auf innere Dinge konzentriert. Im alten Bund ging es völlig um äußerliches Benehmen, während es im neuen Bund ganz und gar ums Herz geht. Es ist interessant, dass im alten Bund die Gedanken und Absichten des Herzens nicht im Mittelpunkt waren. Stattdessen stand das äußerliche Benehmen im Fokus. Unter dem neuen Bund verlangt Gott nicht die Änderung des äußerlichen Verhaltens ohne die Veränderung des Herzens, die ein Werk der Gnade ist. Der Geist Gottes schafft ein neues Herz in Gläubigen des neuen Bundes. Das Wort, das im neuen Bund für verändert, bzw. umgewandelt verwendet wird, Röm 12, 2, Kol 3, 18, ist dasselbe Wort, das im Wort Metamorphose vorkommt. Dieses Wort beschreibt nicht einen Umbau, sondern eine vollständige, radikale Verwandlung. Knechtschaft und Freiheit. Knechtschaft und Freiheit sind zwei völlig gegensätzliche Worte. Der alte Bund hat natürlich Knechtschaft gebracht, während der neue Bund Freiheit brachte. Dies können wir in den folgenden Schriftstellen sehen: für die Freiheit hat uns Christus befreit, so steht er nun fest und lasset euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Galater 5, 1. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, 32. Wird euch nun der Sohn frei machen, so seid ihr wirklich frei. Johannes 8, 36. Wir müssen verstehen, dass es unter dem alten Bund keine Freiheit von Sünde gibt, sie kann nur unter dem neuen Bund erlebt werden. Vollkommenheit und Unvollkommenheit. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, unter dem Gesetz können wir vor Gott niemals vollkommen werden. Viele Menschen, die mit Perfektionismus kämpfen, haben nicht verstanden, dass es unter dem neuen Bund völlige Freiheit davon gibt, weil hier Christus selbst unsere Vollkommenheit wird. Vollkommen gemacht zu werden, ist ebenso mühelos, wie von deinem zwanghaften Perfektionismus loszulassen und sich Gott in einfachem Glauben auszuliefern, indem du glaubst und dich mit deinen Worten festlegst, dass Gott dich ansieht und mit dir zufrieden ist, weil er dich in Christus vollkommen sieht. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollkommenheit gebracht, zugleich aber die Einführung einer besseren Hoffnung, durch welche wir Gott nahen können. Hebräer 7, 19. Seid ihr so unverständig? Im Geiste habt ihr angefangen und wollt nun im Fleisch vollenden. Galater 3,3. Das Problem der Galater war, dass sie durch Glauben in den neuen Bund eingetreten waren und dann anfangen gehen, Anteile des alten Bundes in ihr Leben des neuen Bundes hineinzumischen. Paulus sagte, dass es Torheit sei, zu versuchen, unter dem alten Bund vollkommen zu werden. Ich liebe Kolosser 1, 28. Den verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um einen jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus gibt uns einige Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Bund in 2. Korinther 3. Bitte versteht, dass dieses Kapitel sich besonders mit dem Vergleich der beiden Bünde beschäftigt. Ich würde dir sehr empfehlen, das ganze Kapitel zu lesen, um ein gutes Bild zu bekommen. Im Vers 5 sehen wir, dass unter dem alten Bund die Fähigkeit von uns selbst kam, während sie unter dem neuen Bund von Gott kommt. Denn wir sind nicht aus uns selber tüchtig, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. 2. Korinther 3, 5. Das ursprüngliche Wort im Griechischen für tüchtig bedeutet Fähigkeit. Im alten Bund hing alles von der eigenen Fähigkeit einer Person ab, während im neuen Bund alles von Gottes Fähigkeit abhängt. Deshalb sind wir mehr als Überwinder, Römer 8,37, und sind fähig, alle Dinge unter dem neuen Bund zu tun, Philosophie 4, 13. In 2. Kor 3, 6 sehen wir, dass das Alte tötet, während das neue Leben bringt. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Es gibt kein Leben unter dem alten Bund. Die traurigsten und bedauernswertesten Menschen, denen ich je begegnet bin, waren nicht Menschen, die schwierige Umstände haben, sondern Menschen, die unter dem alten Bund und in Religion leben. Sie existieren, aber es gibt keinen Ausdruck des überfließenden Lebens. Paulus setzt seinen Vergleich in Vers 9 fort, indem er uns sagt, dass das alte Verdammnis bringt, während das neue Gerechtigkeit bringt. Denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? 2. Kor 3, 9. Verdammnis ist eine furchtbare Sache. Menschen, die unter Verdammnis leben, leiden unter großen inneren Schmerzen. Die Schrift sagt uns, dass wir im neuen Bund frei sind von aller Verdammnis, Römer 8, 1. Psychiatrische Einrichtungen sind voll von Menschen voller Schuldgefühle, die ein Ausdruck von Verdammnis sind. Wenn du mit Schuld, Scham, Furcht und Verdammnis kämpfst, versuchst du vermutlich mit Gott aufgrund des alten Bundes in Verbindung zu treten. Nur unter dem neuen Bund gibt es völlige Freiheit davon, durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Noch radikalere Unterschiede. Durch die gesamte Bibel sehen wir sehr viele noch radikalere Unterschiede zwischen dem alten und dem neuen Bund. Hebräer 10, 4 und 7, 25 sagen uns, dass das Alte keine Kraft hat zu erretten, während das Neue uns bis aufs Äußerste errettet. Es ist sehr traurig, Christen zu treffen, die keine Gewissheit über ihre Errettung haben. Denn unmöglich kann Blut von Ochsen und Böcken Sünden wegnehmen. Hebräer 10, 4. Daher kann er auch bis aufs Äußerste die retten, welche durch ihn zu Gott kommen, da er immer da lebt, um für sie einzutreten. Hebräer 7, 25. Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes aufs Äußerste ist vollkommen oder völlig. Unter dem neuen Bund ist unsere Errettung völlig abgeschlossen und garantiert durch Jesus Christus. Es gab kein Erbe unter dem alten Bund, nur Belohnung oder Bestrafung. Unter dem neuen Bund wird uns ein ewiges Erbe garantiert, welches uns niemand wegnehmen kann. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Same die Verheißung, dass er der Welt Erbe sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Römer 4, 13. Darum ist er auch Mittler eines neuen Bundes, damit, nach Verbüßung des Todes zur Erlösung von den unter dem ersten Bunde begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfingen. Hebräer 9,15. Viele Christen fürchten sich davor, mit einem zornigen Gott konfrontiert zu werden. Das ist natürlich eine Mentalität des alten Bundes. Menschen, die unter dem Gesetz lebten, mussten den Zorn Gottes fürchten, während die Menschen unter dem neuen Bund errettet sind vom Zorn Gottes. Sieh dir folgende beiden wundervollen Bibelverse an. Denn das Gesetz bewirkt Zorn, wo aber kein Gesetz ist, da ist auch keine Übertretung. Römer 4, 15. Wie viel mehr werden wir nun, nachdem wir durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorngericht errettet werden? Römer 5, 9. Das Volk Israel lebte in ständiger Furcht, den Zorn Gottes zu erfahren. Im neuen Bund hat Christus den Zorn Gottes am Kreuz erfahren, obwohl er nie gesündigt hatte. Deshalb müssen wir niemals mehr den Zorn Gottes fürchten, weil sein Zorn besänftigt worden ist. Viele Christen beten für die Barmherzigkeit Gottes in ihrem Leben. Wie ich euch in einem späteren Kapitel zeigen werde, ist dies ein Gebet, das wir nicht mehr zu beten brauchen. Unter dem alten Bund gab es absolut keine Barmherzigkeit, unter dem neuen Bund gibt es vollkommene Barmherzigkeit, die uns gegeben wurde. Darum müssen wir sie nicht noch einmal erbitten. Diese vollkommene Barmherzigkeit wurde uns in Jesus Christus demonstriert. Wenn jemand das Gesetz Moses missachtet, muss er ohne Barmherzigkeit auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin sterben. Hebräer 10, 28. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihrer Sünden nicht mehr gedenken. Hebräer 8, 12. In jedem Menschen gibt es ein tiefes Bedürfnis im Inneren nach Rechtfertigung. Wann immer wir dabei erwischt werden, etwas falsch zu machen, ist die übliche Reaktion eine Rechtfertigung des Verhaltens. Wir wollen nicht mit unbereinigter Schuld und inneren Konflikten leben. Der Apostel Paulus, sowie andere große Reformatoren der Kirchengeschichte, haben einen hohen Preis bezahlt für die Verteidigung der Doktrin der Rechtfertigung durch Glauben allein. Unter dem alten Bund gab es absolut keine Rechtfertigung. Unter dem neuen Bund jedoch steht vollkommene Rechtfertigung zur Verfügung. Christi vollkommene Gerechtigkeit wurde uns übertragen, und deshalb haben wir jetzt seine gerechte Natur, unabhängig von unseren eigenen Werken. Wir müssen verstehen, wenn wir versuchen, aus Werken und dem alten Bund gerechtfertigt zu werden, jedoch nur die kleinste Sünde begehen, verlieren wir unsere Rechtfertigung, weil wir die Rechtfertigung aus Glauben allein zurückgewiesen haben. Die folgenden beiden Schriftstellen zeigen ganz klar, wie radikal unterschiedlich der alte und der neue Bund in diesem Punkt sind. Da wir aber erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Gesetzeswerken gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden, und nicht aus Gesetzeswerken, weil aus Gesetzeswerken kein Fleisch gerechtfertigt wird. Galater 2, 16. So sei euch nun kund, ihr Männer und Brüder, dass euch durch diesen, Jesus, Vergebung der Sünden verkündigt wird, und von allem, wovon ihr durch das Gesetz Moses nicht gerechtfertigt werden konntet, wird durch diesen jeder gerechtfertigt, der da glaubt. Apostelgeschichte 13, 38-39. Es ist immer der Wunsch Gottes für uns gewesen, ein Leben im absoluten Überfluss zu leben. Wenn die Bibel vom christlichen Leben unter dem neuen Bund spricht, benutzt sie ein ganz bestimmtes griechisches Wort Zoe, was absolute Fülle des Lebens bedeutet, ein Leben, das aktiv, kraftvoll und gesegnet ist. Das ist das Leben, das jeder Christ erfahren sollte. Wir müssen aber auch wissen, dass dieses Leben nur erfahren werden kann, wenn wir völlig unter dem neuen Bund leben. Die folgenden Verse zeigen uns, dass es unter dem Gesetz des alten Bundes kein wahres Leben geben kann. Ist nun das Gesetz wieder die Verheißungen Gottes? Das sei ferne. Denn wenn ein Gesetz gegeben wäre, das Leben schaffen könnte, so käme die Gerechtigkeit wirklich aus dem Gesetz. Galater 3, 31. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Johannes 6, 63, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Johannes 10, 10. Ich habe in diesem Kapitel viele radikale Unterschiede zwischen dem alten und neuen Bund gezeigt, deshalb möchte ich alles mit den folgenden Bemerkungen zusammenfassen, anstelle des Wir werden tun des Volkes, dass die Reaktion auf das Empfangen des Gesetzes unter dem alten Bund war, verspricht der neue Bund, uns vollkommen zu machen in jedem guten Werk, weil Gott in uns arbeitet. Es geschieht nicht länger durch menschliche Anstrengung, sondern wurde vollbracht durch das vollendete Werk Christi. Wir treten nur durch Glauben alleine darin ein. Es sind nicht wir, die für ihn arbeiten, sondern eher er, der in uns arbeitet. Das alles kann nur durch das Blut des ewigen neuen Bundes erlebt werden, das Jesus am Kreuz vergoss. Als ich in meinen späten Teenagerjahren war und angefangen hatte zu predigen und als Pastor zu arbeiten, war ich sehr gestresst. Ich spürte den Druck des Dienstes und die Erwartungen Gottes und der Menschen. Ich musste mehrere Male pro Woche predigen und war immer sehr nervös. Ich betete immer sehr intensiv und bat Gott, mitzuhelfen. Eines Tages sagte Gott mir, dass das kein gutes Gebet sei. Ich war verwirrt und wollte wissen, warum. Gott antwortete mir sehr schnell, dass bei dieser Mentalität ich das Werk tue und er hilft mir dabei. Dann sagte er mir, ich solle so beten, verwende mich, Herr, schnell habe ich den Unterschied verstanden, auf der einen Seite arbeitete ich mit seiner Hilfe, auf der anderen Seite liefere ich mich dem vollendeten Werk des Kreuzes aus, sodass er durch mich wirken kann. Was für eine Erleichterung das war. Es ist vollbracht.